Name? Detwiler. Vorname? Max. Geboren am? 7. September 1886. In? Arbon. Kanton? Thurgau. Zivilstand? Vorläufig ledig. Beruf? Friedensapostel. Auszug aus dem Tagebuch des Infanterieregiments 31. Frauenfeld, 5. August 1914. 6 Uhr morgens. Fassender Gewehre, Bataillon 74, 3 und 4. 7 Uhr morgens. Fassender Gewehre, Bataillon 75. 9 Uhr. Befehl an die Bataillone betreffend Vereidigung. 11.30 Uhr. Vereidigung des Regiments auf dem Kasernenhof. Füsilier Detwiler Max, Bataillon 75, 4, verweigert den Fahneneid. Er wird ins Arrestlokal der Kaserne abgeführt und dem Platzkommando zwecks Untersuchung auf den Geisteszustand und eventuell Stellung vor ein Kriegsgericht zur Verfügung gestellt. 2 Uhr nachmittags. Nach vollendeter Mobilisierung Abmarsch der Bataillone. Bataillon 73 nach Matzingen, 74 nach Thursdorf, 75 nach Uerslingen. 4 Uhr. Meldung an Brigadier und Platzkommando betreffend Abmarsch des Regiments und Vorfall Detwiler. Ich bin auf Frauenfeld aufgeboten worden. Das ganze Regiment ist vor der Kaserne gestanden für die Vereidigung. Achtung, steht, hat's geheißen. Ich habe gedacht, jetzt muss es passieren. Und dann ist es passiert. Ich habe dem Nachbarn mein Gewehr in die Hand gedruckt, bin aus der Kolonne getreten und Führer gerannt, Stegen auf, zu den Offizieren nur. Und habe meinen Kollegen zugerufen: Ich bin gegen den Krieg. Ich schwöre nicht. Da haben sie mich gepackt und ein paar Minuten später bin ich in der Kiste gewesen. Voilà. Detwiler. Bringen Sie sich doch nicht ins Unglück. Ich bringe niemand ins Unglück. Darum gehe ich ja nicht in den Krieg. Wir gehen ja auch nicht in den Krieg. Wir schützen nur unser Land. Das ist eben falsch. Man muss den Frieden schützen, nicht das Land. Ich kenne Sie doch jetzt lang genug. Sie sind doch immer ein guter Soldat gewesen. Ja, aber nur zum Spass oder aus Feigheit. Da war noch kein Krieg. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Und jetzt haben Sie drüber nachgedacht? Jawohl. Sind Sie ganz sicher? Ja. Aber Sie sind doch kein Kommunist und auch kein Sozi. Sie kommen doch aus gutem Haus. Denken Sie mal dran, was Sie aufs Spiel setzen. Was ist ein Haus gegen eine Seele? Detwiler, jetzt kommen Sie doch zur Vernunft. Wir wollen Ihnen doch nur helfen. Meine Herren, da hat doch keinen Spitz. Ich berufe mich auf das, was ich in der Kinderlehre gelehrt habe. Du sollst nicht schwören und du sollst nicht töten. Und jetzt wollen sie das Gegenteil von mir verlangen. Ich will Ihnen jetzt etwas sagen. Da weiss der Detwiler ganz genau. Da können Sie mir kommen, mit was Sie wollen. Da gibt's nichts dran zu rütteln. Wer Waffen in die Hände nimmt, ist weder ein Christ noch ein Kommunist. Der ist ganz einfach ein unanständiger Mensch. Damit ist der Dienstverweigerer Detweiler perfekt gewesen. Dann haben die Herren noch ein paar Mal den Kopf geschüttelt. Dann haben sie mich in einen sauren Lastwagen verladen. Und ab mit Schaden Richtung Münsterling. Mit ihren Anstalt. In die miesigste Abteilung haben sie mich gesteckt, in einen riesigen, ungemütlichen Saal mit etwa 40 Patienten. Und in die Mitte haben sie einen grossen Nachthafen gestellt. Aber das Bett war gut. Am Morgen, wo der Direktor kam, bin ich guter Laune. Aber da hat es ihm offenbar nicht gepasst. Er hat mich angefaucht. Ich würde mich schämen, solche Krämpfe zu trüllen, wie sie trüllen, Herr Detweiler. Darf ich Ihnen einen Rat geben, Herr Doktor? Sie mir einen Rat? Regen Sie sich nur nicht auf. Es ist alles halb so schlimm, wie es aussieht. Das glauben Sie. Das einzige Problem, das wir zwei miteinander haben, ist, dass wir nicht gleicher Meinung sind. Peng. Diagnose war klar. Geisteskrank. Das ist Rübli locker. Das habe ich schriftlich. Und damit haben sie mich entlassen. Frauenfeld, den 5. März 1915. An das Schweizerische Militärdepartement in Bern. Hochgeachteter Herr Bundesrat. Da es dem herwärtigen Militärdepartement bis jetzt nicht gelungen ist, eine korrekte Erledigung der durch Detweiler Max begangenen Eidverweigerung herbeizuführen, ersuchen wir Sie, für eine korrekte Sistierung der Angelegenheit zu sorgen. Die Unterlassung der Einreichung einer förmlichen Klage war ein Fehler, der für die militärische Disziplin so schlimme Folgen haben kann, dass die Korrektur desselben mit allem Nachdruck angestrebt werden muss. Wie aus den Akten geschlossen werden kann, sind die zuständigen Stellen davon ausgegangen, dass der Mann wahrscheinlich geisteskrank und eine Klage deswegen nicht nötig sei. Detweiler ist wegen Geisteskrankheit dienstuntauglich erklärt worden. Diese Geisteskrankheit ist die Ursache dafür, dass ein schweres Vergehen strafrechtlich nicht geahndet werden kann. Die Ursache dieser Straflosigkeit sollte öffentlich dokumentiert werden. Die Öffentlichkeit dieses Verfahrens hat aber auch noch einen anderen Zweck. Die Mitbürger Detwilers sollen vor schädigenden Handlungen dieses Mannes möglichst bewahrt werden. Und das geschieht dadurch, dass die Kantonsregierung aufgrund des Entscheides der zuständigen Stelle das Entmündigungsverfahren gegen Detweiler einleiten kann. Detweiler soll die Handlungsfähigkeit durch die Bestellung eines Vormunds verlieren. Genehmigen Sie die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung. Der Präsident des Regierungsrates des Kantons Thurgau. 25 Beilagen. Bern, den 22. März 1915. An den Regierungsrat des Kantons Thurgau. Herr Präsident, Herren Regierungsräte. Mit Ihrem Schreiben vom 5. März ersuchen Sie uns, eine korrekte Erledigung im Falle der durch Detweiler Max begangenen Eidverweigerung auf dem Wege eines militärgerichtlichen Strafverfahrens herbeizuführen. Wir beehren uns darauf, Folgendes zu antworten. Detweiler ist durch ein psychiatrisches Gutachten als für seine Tat nicht verantwortlich erklärt und gestützt darauf von der Untersuchungskommission als dienstuntauglich ausgemustert worden. Ein Befehl zu einer Strafuntersuchung ist nie erteilt worden. Nachträglich jetzt noch ein Verfahren einzuleiten, wo aufgrund des Gutachtens von vornherein ein Freispruch zu erwarten ist, ist nicht angängig. Wenn eine an sich strafbare Handlung begangen wird von einer Person, die notorisch geisteskrank oder deren Unzurechnungsfähigkeit durch Experten festgestellt ist, so liegt überhaupt keine strafbare Handlung vor. Es ist deshalb ein Strafverfahren gegen Detweiler auch gar nicht nötig. Die Verfügung der Untersuchungskommission rechtfertigt seine Straflosigkeit der Truppe gegenüber genügend. Inwiefern aber die Nichtverfolgung des Detweiler auf dem Strafwege, dessen Bevormundung durch die bürgerliche Behörde verhindern sollte, da doch ein psychiatrisches Gutachten vorliegt, vermögen wir nicht einzusehen. Genehmigen Sie, Herr Präsident, Herren Regierungsräte, die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung. Schweizerisches Militärdepartement. Akten zu unserer Entlastung zurück. Sie wünschen? Ich möchte Inserat aufgeben. Bin ich da richtig? Ja, da sind Sie richtig. Wann soll es erscheinen, Ihr Inserat? Ja, da ist gleich. So bald wie möglich. Sie ist dringend. Um was geht's denn? Um den Frieden. Um den Frieden? Hm. Und was soll ich da schreiben? Da. Da habe ich es aufgeschrieben. Gut, ich notiere. Dieser Krieg ist ein Verbrechen. Wer will, dass er aufhöre, melde sich bei Max Detwiler. Im Zunfthaus zu Safran in Zürich sprach am Montagabend Max Detwiler, einer der Verkünder der unter dem Namen Friedensarmee in der Schweiz gegründeten Vereinigung, die durch ihre Tätigkeit einen Friedensschluss fördern und den Friedensgedanken verbreiten will. Eine Arbeit, die für eine so große Sache geleistet wird, sagte der Referent, müsse immer und immer wieder an die Öffentlichkeit gebracht werden, bis diese sozusagen vom Friedensbacillus angesteckt sei. Gerade heute, wo sich in allen Staaten die Kriegsmüdigkeit zeigt, wo alle Völker um den Frieden flehen, soll und muss der Friedensgedanke vom Volk gehört werden. Aber erst wenn das Volk selbst seine Macht erkennt und für den Frieden einsteht, werden auch die Regierungen dafür eintreten müssen. Gerade uns Neutralen liegt die moralische Pflicht einer Friedensanbahnung am nächsten. Warum stehen wir noch unschlüssig da und warten ab, ob nicht ein anderer Staat sich vielleicht vor uns einmische, fragte der Redner. Als erste Forderung der Friedensarmee stellte er die eines Friedenssonntags auf. An einem Tag soll von allen Kanzeln der Schweiz das Wort für den Frieden erklingen und es soll auch draußen gehört werden, wo sich die Heere noch mordend gegenüberstehen. Vom Arrestlokal aus, das Frauenfeld, habe ich nämlich noch die Ansprache vom Feldprediger gehört. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Liebet eure Feinde und seid gute Soldaten, das geht doch nicht zusammen. Darum bin ich nachher auf Kielen los. Die müssen doch eigentlich auf der Seite vom Frieden sein, habe ich gedacht. Oder etwa nicht. Als zweites plädierte Detwiler für einen Aufruf in allen Zeitungen der neutralen Staaten, in welchem den Völkern der Frieden erklärt wird. Die Schweizerische Friedensarmee wünscht der Bundesversammlung bekannt zu geben, dass in Versammlungen von vielen tausend Personen die Ansicht vertreten wird, die Schweiz solle die Initiative ergreifen zum Zusammenschluss der neutralen Staaten zu einer Föderation. Die Welt soll auf diese Weise erfahren, dass das Endziel aller Völker Zusammenschluss gemeinsamer Interessen und nicht weitere Zersplitterung ist. Namens der Friedensarmee, Max Detwiler. Bitte? Mein Name ist Detwiler, Dienstverweigerer. Ich will den Herr General sprechen. Moment. Ich melde. Herr General? Ja? Herr Detwiler ist da. Er soll hereinkommen. Treten Sie ein. Herr General, bitte. Nehmen Sie Platz. Was führt Sie zu mir? Herr General, Wir zwei haben die gleiche Aufgabe. Wir wollen unser Land beschützen. Ja, Herr Dettwiler. Sie mit der Waffe, ich mit Gottes Geist. Ich habe nichts gegen Ihre Überzeugung. Aber lassen Sie bitte die Religion aus dem Spiel. Das wollte ich Ihnen nur sagen. Und weil ich schon gerade auf höchster Ebene am Weibeln war, bin ich gerade weiter. Sozusagen über die Straße. Vom General in der grünen, zum General in der dunkelgrauen Uniform. Herein. Grüezi. Sie. Ich bin mit dem Herrn Bundesrat verabredet. Wir haben korrespondiert. Wen darf ich melden? Dettwiler, Max, Friedensapostel. Kommen Sie mit. Der Herr Dettwiler. Herr Dettwiler. Nehmen Sie Platz und schiessen Sie los. Ich schiesse nicht. Natürlich nicht. Es war nicht so gemeint. Herr Bundesrat, lassen Sie. Ich glaube, es wäre gut, wenn eine Schweizer Friedensdelegation zum amerikanischen Präsidenten ging, um ihm zu erklären, wie wir in der Schweiz und in Europa die Welt sehen. Das hat er nämlich gar nicht wissen von dort aus. Da muss man dem sagen. Warum sagen Sie nicht? Herr Dettwiler, wenn Sie wüssten, was ich weiß, dann wäre Ihnen Ihr Idealismus auch schon lange abhanden gekommen. Der ist mir noch lange nicht abhanden gekommen. Ich bin wieder auf der Straße gestanden. Aber wegen dem habe ich den Grind nicht Lampen lassen. Max hat immer gesagt, dir fehlt es nur am Geld. Also gehst du zu denen, die Geld haben. Zuerst bin ich zu einer Frau Nationalrat gegangen und habe gesagt, mein Name ist Dettwiler, ich will etwas für den Frieden tun, aber ich habe kein Geld. Sie würden schon so freundlich sein und mir etwas geben. Damit sie mich wieder los waren, ist jetzt mir einen Fieber gegeben. Den habe ich auf meiner Sammelliste zuoberst eingetragen, zusammen mit dem Namen von dieser Frau Nationalrat. Und mit dieser Liste bin ich zu der Frau Meier und zu der Frau Müller und so weiter. Und alle haben mir auch einen Fieber gegeben. Und das Gleiche habe ich auch mit den Geschäften gemacht, bis ich ganz Bern abklappern kann. Über 30'000 Franken Startkapital habe ich für meine Friedensarmee gesammelt. Aber dann sind zwei Herren gekommen und haben mich vor der Stadthalter gebracht. Und der hat gesagt, mein Sammeln sei betteln und das sei verboten. Aber ich habe gesagt, Heilsarmee und das Rote Kreuz sammeln doch auch, warum ich denn nicht darf. Dann hat er mich noch mal schleifen lassen. Und ich habe wieder weitergemacht. Aber dann ist ein Brief von der Vormundschaftsbehörde gekommen. Und die Polizei hat gesagt, wenn ich jetzt nicht wieder in einer geregelten Arbeit nachging, dann wäre ich entmündigt. Da habe ich mir gesagt, Max, jetzt ist die Zeit. Jetzt wird es zu Bern zu heiß. Jetzt musst du verduften. Und dann bin ich auf Zürich und habe dort weitergemacht. Reden geschwungen und gesammelt und Broschüren gedruckt. Im 17. hatte Lenin im Osten zwischen Deutschland und Russland Frieden gestiftet. Da habe ich mir gesagt, so, in dem Fall stiftet der Dettwiler den Frieden im Westen. Einmal ist ein Mann auf ein Schlachtfeld gekommen und hat gesehen, wie die Verwundeten gestorben sind, wenn ihnen jemand geholfen hat. Was ist nun einmal so, das ist der Krieg, hat es geheißen. Da hat der Maßrot Kreuz gegründet. Und da war es nicht mehr so gewesen. Heute herrscht wieder Anarchie und Gewalt auf der Welt. Das Faustrecht gilt. Unschuldige werden getötet, Frauen geschändet, Kinder zu Waisen gemacht. Da kann man nichts machen. Das ist nur einmal so, das ist der Krieg. Heißt's wieder. Wir sind da anderer Meinung. Und wir wollen etwas machen, damit es nicht mehr so ist. Vier Stufen, wo der Mensch in seiner Entwicklung erstiegen. Zuerst fühlt er sich nur für sich selber verantwortlich. Dann für die Familie. Dann für sein Land. Und dann für die ganze Menschheit. Wir sind aber auf der dritten Stufe stopp geblieben. Wir haben Gesetze, die das Zusammenleben zwischen den Menschen regeln. Aber das sind Gesetze für die einzelnen Völker und nicht für die Menschheit. Darum hat die Menschheit keinen Frieden. Wenn wir den Frieden wollen, dann müssen wir Gesetze abschaffen, die den Krieg gutheissen. Weil es Gesetze der einzelnen Völker sind. Unserem inneren Gesetz müssen wir folgen. Im Gewissen. Aber das dürfen wir noch nicht, solange die äußeren Gesetze so sind, wie sie sind. Weil wer sich weigert zu töten, wird mit dem Tod bestraft. Oder er kommt ins Gefängnis oder ins Irrenhaus. Die Welt ist ein Irrenhaus. Und das müssen wir ändern. Wir alle. Menschheit muss zum Frieden erzogen werden. Wie sie bis jetzt zum Krieg erzogen worden ist. Bei den Kindern muss es anfangen. Und bei jedem Einzelnen von uns. Jeder muss dem anderen sagen und jeder muss hören, wenn es ihm der andere sagt. Die Eltern müssen sie ihren Kindern sagen. Die Lehrer müssen sie in der Schule lehren. Die Pfarrer müssen sie von der Kanzel predigen. Und wir selber, wir müssen auch etwas machen. Und dann habe ich gerufen, Leute, jetzt ist genug geredet. Jetzt gehen wir auf die Straße. Wir müssen vor der eigenen Tür zuerst wischen. Das war am 17. November. Wir sind zu der Zürcher Waffenfabrik gezogen. Die eine war im Ausserseil. Wir haben den Hof gestürmt und ich habe gerufen, Arbeiter, ihr seid Verräter. Ihr macht Munition gegen eure eigenen Brüder, hört auf damit. Und dann haben wir verlangt, dass die Fabrikleitung den Betrieb einstellt. Der Direktor hat es versprochen und die Maschinen sind tatsächlich abgestellt worden. Da haben wir zu der zweiten Fabrik am Seil gehen. Aber noch bevor wir dort sind, haben wir gehört, in der ersten haben jetzt schon wieder angefangen zu arbeiten. Da sind wir zurück. Und wo wir dort sind, hat die Polizei gerade versucht, da zum Fabrikhof zu schliessen. Die Stimmung war natürlich auf dem Südpunkt. Ein paar Hitzköpfe haben Steine geworfen. Aber glücklicherweise sind unsere Forderungen jetzt erfüllt worden. Und in der zweiten Fabrik waren sie von Anfang an vernünftig. Am nächsten Tag ist es dann weitergegangen mit einer Grossdemonstration auf dem Helvetiaplatz. Etwa 6'000 Nassen sind gekommen. Und ich habe Anspruch gehalten. Aber kaum habe ich angefangen, hat mich die Polizei verhaftet. Die, die sich für mich wehren wollten, sind auch verhaftet worden. Zum 40. Höch sind wir im Bezirksgefängnis eingelochen. Und die anderen wollten uns befreien und haben das Gefängnis gestürmt und haben die Scheiben eingeschlagen. Und irgendwelche Aufwiegler haben die Situation beim Schopf gepackt und haben mit Gewalt Unruhe vom Zaun gebrochen. Geschossen ist sogar worden. Und die Armee hat mir eingreifen. Und am Schluss hat es sogar Tote gegeben. Alles ist schief gegangen. Ausgerechnet ich mit meiner Friedensidee habe Unfrieden gestiftet. Da lassen wir bis heute keine Ruhe. Von der Kiste bin ich wieder einmal direkt in die Tierenanstalt gekommen. Ins Burg Hölzli damals. Und nach 6 Monaten haben sie mich wieder rausgelassen. Meine Moral war ziemlich auf dem Hund. Und mein Ruf natürlich auch. Aber wo ich schon gemeint habe, sei ich am Ende, da habe ich eine Frau gefunden. Ist es da schön? Lassen Sie, Fräulein, wir sollten nicht mehr zusammen spazieren, sonst verlieren wir uns noch ineinander. Und das hat keinen Spitz. Ich habe kein Geld, ich bin verfolgt und komme sonst noch alles Wüste. Das macht doch nichts. Ich kann ja auch arbeiten. Ah, ja. Na gut. Wenn es Ihnen recht ist, mir ist es auch recht. Damit sind wir praktisch verheiratet. Meine Frau hat gemeint, wir sollten auf dem Land etwas suchen, wo man selber etwas anpflanzen kann. Geld haben wir ja nicht viel gehabt. Ich habe mich auf die Socken gemacht und das Zumika ein kleines, verlottertes Bauernhäuschen gefunden, wo man zahlen konnte. Mit ein bisschen Land. Und von dem haben wir dann gelebt. Es war eine grandige Zeit. Streit hat es etwa mal auch gegeben, weil ich ja immer meine Friedenssachen im Kopf hatte und weil es ständig Bussen gehagelt hat, weil ich wieder mit unerlaubterweise geredet oder sonst etwas Sieres gemacht habe. Als wir wieder einmal zusammengetutscht sind, hat mich meine Frau angebrüllt. Zuerst kommt die Familie und dann dein Blödsinn. Da haben wir schon unsere zwei Kinder gehabt. Aber ich habe gesagt, nein, da haben wir von Anfang an abgemacht. Zuerst kommt das, was ich für gut halte und jetzt gehe ich. Da habe ich in Zürich auf einem Bänkchen übernachtet. Aber am nächsten Tag bin ich wieder zu Hause. Überhaupt bin ich viel unterwegs gewesen. Aber ich bin immer wieder heimgekommen. Sie war eine wunderbare Frau, meine Frau. Aber zu bedauern mit einem Mann wie mir. Wenn ich wieder ein geiles Couvert kam, habe ich gesagt, jetzt haben sie es erlegt. Jetzt komme ich das Ehrenbürgerrecht von der Stadt Zürich über. Aber es war natürlich noch wieder ein Buss gewesen. Was darf sie? Ein Kübel Farbe. Was für eine Farbe? Ja, das ist gleich. Am besten weisse. Weisse? Ja. Und für was brauchen Sie sie? Für eine Wand. Dinnen oder draussen? Dinnen. Da in der Kille nennen. In der Kille? Mhm. Ja, wissen Sie, ich muss ein Bild überstreichen. Ein Bild überstreichen? Mhm. Ja. Dürfen Sie denn das? Ja, das darf ich. Wissen Sie da, wo der heilige Antonius einem Soldat Brot gibt? Da muss ich den Soldat übermalen. Das Militär gehört nicht in die Kirche. Bezirksanwaltschaft Zürich, Verhörsprotokoll vom 9. Dezember 1933. Also, um 3:30 bin ich in die St. Antonius-Kirche gegangen. Ich habe sofort angefangen, den Soldaten auf dem Freskogemälde zu überstreichen, indem ich mit einem Pinsel weiße Farbe auftrug. Die Farbe habe ich in der Drogerie Wernle gekauft. Für Farbe und Pinsel bezahlte ich Franken 1,95. Die weiße Farbe habe ich gewählt, weil es die Farbe der Liebe ist. Es ist dies das Gegenteil von Gewalt. Ich habe nicht lange gebraucht zur Überstreichung des Soldaten. Nachher habe ich mich auf die Redaktion der Neuen Zürcher Zeitung begeben. Ich habe dort mit dem Redaktor gesprochen. Ich habe allen Zeitungen in Zürich ein Schreiben gemacht, in welchem ich ihnen die Gründe auseinandergesetzt habe, warum ich das machte. Ich habe die Briefe beim Kreuzplatz in den Briefkasten geworfen. Auf dem Heimweg wurde ich durch die Polizei in Küsnacht verhaftet. Gelesen und bestätigt. Max aus dem Dossier der Zürcher Justizdirektion. Der Rat ist einstimmig für unbedingte sofortige Bevormundung und Unschädlichmachung des Detwiler. Verhörsprotokoll vom 29. Dezember 1933. Das Gutachten der Heilanstalt Burghölzli ist mir vollinhaltlich verlesen worden. Dies ist Makulatur, Schwindel und Betrug. Meine sogenannten Wahnideen decken sich vollständig mit den Ideen von Jesus, Tolstoi und Gandhi. Die Psychiatrie ist dazu da, um unbequeme Leute zu entfernen. Jesus ist damals gekreuzigt worden, heute würde er durch den Psychiater beseitigt. Ich bestreite den Religionsfrieden, gestört zu haben. Einen Vormund anerkenne ich nicht. Ich habe schon einen Vormund. Mein Vormund ist Gott. Gelesen und bestätigt, Max Detwiler. Verfügung der Justizdirektion des Kantons Zürich vom 11. Januar 1934. Die Vormundschaftsbehörde von Zumikon wird eingeladen, gegen Max Detwiler, gestützt auf das Gutachten der Heilanstalt Burghölzli vom 29. Dezember 1933, das Verfahren auf Entmündigung wegen Geisteskrankheit einzuleiten und der Justizdirektion über die erfolgte Entmündigung Bericht zu erstatten. Zumikon, 21. Februar 1934. An die Justizdirektion Zürich. Über Max Detwiler kann unsererseits in keiner Weise etwas Nachteiliges ausgesagt werden. Er verhält sich hier sehr ruhig und zurückgezogen, ist solid und arbeitsam und bis heute ist weder er noch seine Familie der Öffentlichkeit irgendwie zur Last gefallen. Wir sind im Weiteren der Ansicht, dass Max Detwiler weder geistesschwach noch geistesgestört ist, indem er über sein Tun und Lassen vollständig im Klaren ist und die Folgen seiner Handlungsweise genau kennt. Wir halten daher auch eine Bevormundung nicht für angebracht und lassen Ihnen die gesamten Akten wieder zugehen. Vormundschaftsbehörde Zumikon. Zürich, den 6. März 1934. An die Vormundschaftsbehörde Zumikon. Wir haben Ihre Zuschrift vom 21. Februar, worin Sie die Ansicht aussprechen, dass von der Durchführung des Entmündigungsverfahrens gegen Max Detwiler Abstand zu nehmen sei, dem Regierungsrat unterbreitet. Der Regierungsrat ist jedoch der bestimmten Ansicht, dass das Entmündigungsverfahren durchgeführt werden soll. Wenn es auch richtig sein mag, dass Detwiler in seiner Wohngemeinde Zumikon bisher keine Anstände hatte, so bedarf er doch zu seinem Schutze des Beistandes und der Fürsorge, weil er sich sonst infolge seiner Geisteskrankheit in Stadt und Kanton Zürich immer wieder Vergehen und Polizeiübertretungen zu Schulden kommen lässt, für die er, wäre er geistig normal, bestraft werden müsste. Und weil er durch diese Handlungen die Sicherheit anderer und die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet. Der beiliegende Bericht der Staatsanwaltschaft über die Zürcher Unruhen vom November 1917 zeigt, dass Detwiler unter dem Einfluss seiner verrückten Ideen und umgeben von Elementen, die bereit waren, seinen Forderungen mit Gewalt zum Siege zu verhelfen, sich plötzlich in einen kleinen Revoltenführer verwandelte. Seine ganze seitherige Tätigkeit bildet eine fortwährende Kette von Aufforderungen zu militärischer Dienstverweigerung und Dienstverletzung. Sollte Detwiler sich der Entmündigung widersetzen, so sind wir bereit, die Vertretung der Entmündigungsklage vor Gericht ausnahmsweise einem der Staatsanwälte zu übertragen, da der Staat ein Interesse daran hat, dass Detwiler unschädlich gemacht wird. Justizdirektion des Kantons Zürich. Zumikon, 15. Mai 1934. An die Justizdirektion des Kantons Zürich. Die Vormundschaftsbehörde Zumikon hat die Frage der Bevormundung von Max Detwiler wiederholt in Beratung gezogen, ohne zur Überzeugung zu kommen, dass sich eine Entmündigung rechtfertigen würde. Lediglich in dem Umstand, dass er für seine Idee mit aller Kraft und unter allen Umständen eintritt, vermag das Waisenamt Zumikon keinen genügenden Vormundschaftsgrund zu erblicken. Es widerstrebt aber der Behörde lediglich als Mittel zum Zweck, gegen einen gesunden Menschen die Vormundschaft zu beantragen. Unterdessen ist der Krieg schon lange vorbei gewesen. Und die Nachkriegszeit ist schon wieder zu einer Vorkriegszeit geworden. Nur hat das noch niemand gesehen. Der Völkerbund hat völlig versagt. Überall ist wieder aufgerüstet worden. Der nächste Krieg war eine Frage der Zeit. Da habe ich einen Friedensmarsch von Zürich auf Genf organisiert, um dann an ihrer sogenannten Abrüstungskonferenz einmal den Standpunkt der Wort zu verkünden. Die Vereinigten Staaten von Europa hätte man doch ins Leben rufen. Aber als ich zu Genf angekommen bin, bin ich ziemlich allein gewesen. Und einlassen haben sie mich auch nicht. Dann ist der Gandhi in die Schweiz gekommen. Er wollte eine Friedensreise zum Hitler machen und ist vorher zu uns gekommen. Ich bin ihn besuchen. Er hat mich sofort empfangen, wo er gehört hat, wer ich bin. Aber wir zwei Friedensapostel haben gar nicht recht gewusst, was wir einander sagen sollen. Da habe ich gefragt, Mahatma Gandhi, machen Sie eigentlich auch einen Unterschied zwischen Inder und Engländer? Da hat er gesagt, wenn die Engländer einen machen, müssen wir auch einen machen. Das ist natürlich verkehrt. Aber auch ein Gandhi macht mal einen Fehler. Irren ist menschlich. Er ist trotzdem mein Vorbild. Seine Reise zum Hitler hätte er dann doch nicht können machen, weil sie in Indien gerade dringend gebraucht haben. Da habe ich beschlossen, ich ging für ihn. Einer hat es schliesslich müssen machen. Aber zuerst hatte ich kein Geld gehabt. Und als ich endlich Geld hatte, und ein Inserat können machen und mit etwa 300 Leuten wollte Richtung Deutschland abmarschieren, da habe ich gemerkt, dass im Hitler seine Macht bis auf Zürich langt. Ich bin verhaftet und schikaniert und heimgeschickt worden. Und wo wir dann doch endlich können gehen, ist es unterwegs im gleichen Stil weitergegangen. Ein ewiges Hin und Her. Die anderen haben schon lange aufgegeben. Und als ich endlich an der Grenze gestanden bin, war schon lange wieder Krieg. Halt! Stehen bleiben oder ich schiesse! Nein, nein, ich bleibe ja schon stehen. Wer sind Sie? Der Max Detweiler. Sie würden schon von mir gehört haben. Nein, nein, blenden Sie mich doch nicht so. Und was machen Sie da? Ich kann über wollen. Wo über? Über die Grenze. Zum Hitler. Machen Sie keine Sprüche? Ich mache keine Sprüche. Was wollen Sie denn von dem? Nicht, ich kann ihm einen Friedensvorschlag machen. Sie? Ein Friedensvorschlag? Ja. Aber mit uns führt er doch gar keinen Krieg. Vorläufig. Aber mit allen anderen. Und wer da nur zuschaut, macht sich mitschuldig. Und ausgerechnet Sie wollen mit dem Schluffi reden? Wenn es sonst keiner macht. Für was haben wir denn eine Regierung? Ja, da frage ich mich auch. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Ich habe ihr ja geschrieben, aber passiert ist nichts. Zeigen Sie mir jetzt mal Ihren Ausweis. Da ist mein Ausweis. Was? Da, die weiße Fahne. Kommen Sie mit, ich muss Sie melden. Na klar. Es ist allweg sowieso besser. Sie haben mich geschnappt als der Hitler. An die Hohe Bundesversammlung in Bern. Sehr geehrte Herren, zum dritten Mal werden Sie vom Schweizer Bürger und Friedensapostel Max Detweiler in Zumikon dazu aufgerufen, darüber zu beraten, es sei dem Hohen Bundesrat Auftrag zu geben, den kriegführenden Staaten öffentlich seine guten Dienste anzubieten, zwecks Einleitung von Friedensverhandlungen und Proklamation eines Waffenstillstandes. Gott grüße Sie, Max Detweiler. Das Territorialgericht 2b hat erkannt. Erstens. Detwiler Max wird schuldig erklärt der Anstalten zum illegalen Grenzübertritt und verurteilt a. zu 4 Monaten Gefängnis, abzüglich 26 Tage Untersuchungshaft. Der Rest der Strafe ist bedingt erlassen, bei einer Probezeit von 3 Jahren. B. zu den Kosten des Verfahrens im Betrage von Franken 71,10. Zweitens. Die Beschlagnahme der Fahne wird mit Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aufgehoben. Und mit der Fahne bin ich immer noch unterwegs. Es ist alles immer schlimmer geworden. Aber sie haben alle immer weniger davon wissen wollen. Die erste Atombombe ist gefallen. Und nach dem Krieg ist der Kalte Krieg gekommen. Ich bin überall her, zum Retten, was noch zu retten ist. Detwiler in London. Detwiler zu Fuß nach Paris. Detwiler in Kuba. Detwiler vor dem Weißen Haus. Detwiler auf dem Roten Platz. Detwiler mit der weißen Fahne über die Berliner Zonengrenze. Überall habe ich mich für die Bildung von einer Weltregierung eingesetzt. Erst wenn die Menschen merken, dass es nur eine Welt gibt, hört der Krieg auf. Aber das wollte niemand wissen. Das hat niemand gehört. Und die höheren Herren haben mich gar nicht empfangen. Der De Gaulle, der Kennedy, der Ulbricht, der Rostschow, alle. Sie haben alle keine Zeit für den Frieden. Niet. I'm sorry. Le Président s'excuse. Jetzt bin ich wieder auf dem Weg auf Genf. Neue Genfer Konvention. Die alte Genfer Konvention diente der Humanisierung des Krieges. Die neue Genfer Konvention dient seiner Abschaffung, und zwar auf folgende Weise. Erstens, alle Atomwaffen werden geächtet und vernichtet. Zweitens, alle konventionellen Waffen werden geächtet und vernichtet. Drittens, alle Armeen werden geächtet und aufgelöst. Kein Militär. Kein Militär. Kein Krieg. In Liebe, Max Detwiler. In Liebe, Max Detwiler. Max Dettwiler, Friedensapostel oder der lange Weg nach Genf. Sie haben das Hörspiel von Jürg Ammann gehört. Persona und ihre Interpretinnen und Interpreten sind Max Dettwiler, Matthias Gnädinger, erster Sprecher Silvan Guntern, zweiter Sprecher Walter Hess, erster Offizier Guido von Salis, zweiter Offizier Burtel M. Bezzola, Doktor Walter Baumgartner, erste Sekretärin Maya Heer, Adjutant Hans Helfer, General Franziskus Abgottspohn, zweite Sekretärin Gabi Vögtlin, Bundesrat Yves R. Bürgi, Clara Sefa Roschar, Verkäuferin Deborah Epstein, Soldat Paul Bühlmann. Schnitt Graziella Westen, Technik Norbert Elser, Regie Hans Jedlitschka. Das ist eine Produktion aus dem Jahr 1986.